sehen können, denn so wie es heidnisch wurde, wurde das Wetter besser. Und woran liegt das? Das wissen diejenigen, die schon länger bei der Artgemeinschaft sind, an meiner Stadt bekannt und erwiesenermaßen guten Beziehung zu Dona. Also wenn heute das Wetter nicht besser geworden wäre, dann hätte ich wirklich gesehen, ob ich meinen Glauben nicht etwas überprüfen müsste. Also und vielleicht dann also die Kirche dann doch etwas stärker beachten müsste. Dona weiß das natürlich. Und deswegen sorgt er immer stabil für gutes Wetter, wenn es notwendig ist. Also so wie wir heidnisch werden, wird das Wetter besser. Man braucht noch rauszugucken. Also wer es sonst nicht gewusst hätte, der weiß es jetzt. Und damit bin ich dann auch gleich beim Thema, nämlich den Asatru in Wienland. Zwei Begriffe, die Menschen, die nicht näher mit dem Heidentum befasst sind, etwas fremd vorkommen. Was bedeutet Asatru? Asatru ist ein skandinavischer Name und bedeutet Asentreue. Treue zu den Asen. Die Asen stehen hier praktisch für alle germanischen Götter. Wir wissen ja, dass die germanischen Götter sich aus zwei verschiedenen Göttergeschlechtern zusammensetzen. Den Vanen einerseits, den Asen andererseits. Also eigentlich müsste man Vane Asatru sagen. Aber das macht man nicht. Man sagt einfach nur Asatru. Und das ist immerhin schon eine Erweiterung, dass man hier alle Asen einbezieht. Früher nannte man sich nämlich generell Odinis. Das heißt, man hat also nur auf einen, den Hauptgott der germanischen Mythologie, nämlich Odin, sich bezogen und hat sich selbst Odinist bezeichnet, Odinist-Movement und Ähnliches. Odinisten wird heute manchmal auch noch ein bisschen verwendet, aber man aus diesen genannten Gründen und weil man Odin eben durchaus nicht als alleinigen Gott sehen will, kommt man heute dazu, dass man das weniger verwendet. Dazu kommt, und ich zitiere hier Professor Marling, einen der Asatru in Amerika, dass der Odinismus etwas mit rassistischem, damit knüpfen wir gleich an das, was gestern hat, mit rassistischem Gedankengut zu tun habe. Das ist also ein Problem in Amerika gewesen, ähnlich wie es hier bei uns auch so einiges an Problemen war, dass einige Heidengruppen meinten, sich absetzen zu müssen von Neonazismus, Nationalsozialismus, Nationalismus, Rechtsradikalismus und so weiter. Und dann wird also immer so, gerade in Berlin sitzen da so einige Gruppierungen kleinerer Art, die eigentlich weniger große Bedeutung haben, so die heidnische Gemeinschaft und diejenigen, die sich germanische Glaubensgemeinschaft fälschlich nennen. Und die sagen dann immer, also der böse Rieger, es steht im Verfassungsschutzbericht und die sagen, wir distanzieren uns natürlich, wir sind die braven Heiden, das sind die bösen Heiden, das sind die braven Heiden. Das gibt es bei uns erfreulicherweise nicht innerhalb der Gemeinschaften, sondern das gibt es außerhalb. Da gibt es die eine Gemeinschaft, die meint, immer sich distanzieren zu müssen, mit der Folge, dass sie immer bedeutungsloser wird. Und die Linken kommen trotzdem nicht zu ihnen oder die Grünen. Aus dem Landesverband der Grünen ist der Nemenyi rausgeflogen, trotz aller, und Pflanz auch, trotz aller Beteuerungen, sie seien noch brave und biedere Antifaschisten. Aber in Amerika war das so, dass in der odinistischen Bewegung das innerhalb ein und derselben Organisation war. Und da gab es dann so Grabenkämpfe und dann haben sie sich gespalten. Und das war also alles etwas so ein bisschen schwierig. Und jetzt gibt es da so verschiedene Dinge. Selten wird Odinismus auch heute noch für die Asatruar, mit R am Ende sind das diejenigen, die also die Menschen, die Treue zu den Asen haben, verwendet. Und Odinismus, das hängt der Professor Malnik, möchte das eigentlich nicht so gerne, dass man das so benennt. Ich komme darauf noch zu sprechen. Dann sagt er, es gibt vier Bäume von Asatru. Anachronisten wollen wieder so lieben wie der Wikinger im 9. Jahrhundert. Rekonstruktionisten, da sieht man den Wissenschaftler, den Professor, nicht? Der muss da immer so einen Namen dafür machen. Also Anachronisten, das sind diejenigen, die wie die Wikinger leben. Das haben wir hier zum Teil auch in Deutschland, so Gruppen, die schneidern sich ihre Sachen alle selbst und haben sich so Wikingerhütten, abbaubare, aufgebaut. Ich habe da also auch mal so Berichte gesehen, aber haben auch furchtbare Sorge, also ins rechtsradikale Fahrwasser geschoben zu werden. Die wollen also mehr so diesen Wikinger-Lebensstil leben und haben eigentlich so von den Werten oder sowas nicht so furchtbar viel drauf. Rekonstruktionisten nehmen die Werte der Religion und erkennen an, dass die Zeiten und Sitten vorangeschritten sind. Grundsätzlich muss man daher einen Kern identifizieren, sagt Marling, da Worte sonst wieder ihren beschreibenden Sinn verlieren. Es gibt ferner, sagt er, örtliche Unterschiede. Auch das ist so, die einen machen es, halten es mehr so in dieser und die anderen mehr in jener Richtung. Wir haben das in der Artgemeinschaft mit unseren Gefährtschaften ja auch. Und er sagt aber, als Kern gibt es bei den Asatru vier Punkte, die sie als wichtig ansehen. Einmal die Götter, dann die großen Gottesdienste. Das heißt also die großen Feste, kann man sagen. Aber er sagt richtig Gottesdienst, also das läuft nicht unter Fest bei denen, sondern unter Gottesdienst, weil eben die Verehrung der Götter einen ganz großen Wert dort hat. Das tugendhafte Leben, also das Leben nach bestimmten Werten, wobei ihr Wertekatalog viel geringer ist als unser Sittengesetz, was wir bei der Artgemeinschaft haben. Und die historisch-archäologische Revitalisierung, das heißt also das Nachleben von verschiedenen historischen Dingen, beispielsweise Benutzen von Hörnern, damit fängt die Sache eigentlich an und dann geht das über mit Torshammer und dann kommt manchmal dann noch so ein, wir nennen das Hessenkittel dazu, das sind also diese ganz alten Kittel, die noch den germanischen Schnitt haben. Wer hier unser neues Buch für die Artgemeinschaftsmitglieder, darf ich da gleich darauf hinweisen, Bastel-, Mal- und Knobelbuch für Jungwikinger, das wir gerade rausgebracht haben, sieht, da haben wir so Anziehpuppen drin, die man ausschneiden kann für die Kinder. Und da ist das also mal so dargestellt. Da sieht man also sehr schön diesen Kittel, der oben geschlossen war, der oben so einen kleinen Schlitz hatte praktisch, geschlossen wurde, meinetwegen mit einer Schnalle, und dann aber rüberging bis praktisch zu den Oberschenkeln. Das war also so der typische Hessenkittel und das ist eigentlich die alte, typisch germanische Form gewesen der Bekleidung, also nicht so ein Jackett oder so, wie wir das heute haben. Und das tragen sie dann also auch recht viel, aber auch nicht alle. Und da muss ich sagen, also es muss ja nicht das eine sein, aber das Gegenteil sollte es auch nicht sein. Ich habe da zum Teil Bilder gesehen aus Amerika, das ist abenteuerlich. Dann ist also einer in Nietenhose mit einem deutschen Stahlhelm auf dem Kopf und hat ein Horn in der Hand und zelebriert da also eine Götterverehrung. Also ich sage jetzt mal so, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Wenn er bei einer Wehrsportübung wäre, dann würde der Stahlhelm passen und die Jeans passen besser in die Disco. Und das Horn, das passt dann also wirklich zu dieser Zeremonie. Also es sieht teilweise grauenhaft aus. Also da haben die überhaupt keinen Blick dafür. Man braucht sich nur sehen, wie die amerikanischen Frauen angezogen sind. Dann weiß man auch, dass da also hinsichtlich Geschmack in der Kleidung und Stil in der Kleidung, die sehr viel Nachholbedarf haben. Das heißt also, das ist also, sag ich mal, lieber dann also klassisch mit Anzug angezogen oder vernünftig angezogen als so. Asatru sagt, Malning bedeutet die Bekenntnis zu den Göttern des Nordens. Die sind die Asen und die Vanen. Der Einzelmensch wird sich vielleicht mehr zu dem einen oder dem anderen Gott hingezogen fühlen, aber er sagt, akzeptieren müssen wir alle Götter. Für uns Deutsche, sagt er, Malning ist Deutscher, der also zurzeit lehrt an der Western University oder so, also an irgendeiner Universität, und dann nennt er die ganzen Götter Wotan, Dona, Saxnot, Tyr, Fricka, Freya, Loki, Bragi, Baldur, Vuldor, wen er damit meint, weiß ich nicht, das ist mir nicht ganz klar. Froing, der Gott ist mir nicht bekannt. Nertus, Skadi, Hulda, Hela, Hella, sagt er, Hella, das ist also auch falsch. Hel ist das, meint er da vermutlich. Sif, Hödur, Vali und alle weiteren Asen und Vanen. Wichtig ist hier, dass der Glaube an die Götter nicht eine psychologisch archetypische Angelegenheit ist, sondern der Glaube an eine Wesenheit, die außerhalb unseres Fassungsvermögens steht. Und das ist nur seine persönliche Auffassung. Er sagt also, die Götter, er sagt zwar nicht, das sind personenhafte Wesen, er sagt, die stehen außerhalb unseres Fassungsvermögens, aber sie sind auch nicht nur eine archetypische Angelegenheit. Und damit setzt er sich von anderen Asatru und Odinisten in Amerika ab, die sagen, wir sind Anhänger von C.G. Jung. Also man sieht immer wieder, die Deutschen spielen eine große Rolle. Deutsche Psychologe C.G. Jung hat gesagt, es gibt Archetypen. Archetypen sind Dinge, die also in der Geschichte einer Bevölkerung, eines Volkes, einer Rasse ganz tief eingegraben sind. Wie so etwa ein Flussbett, muss man sich das vorstellen. Und wenn jetzt Regen kommt oder Wasser kommt, dann fließt das genau dieses Flussbett lang. Jung hat einen Aufsatz geschrieben als Wotan, als Archetyp der Deutschen. 30 Seiten. Wobei er das allerdings negativ sieht hinsichtlich der Deutschen. Er war Schweizer und setzte sich da so ein bisschen ab. Und dieses Irrationale von Wotan und ähnliche Dinge, das passt dann zu den Deutschen, meint er so ein bisschen. Also nicht gerade sehr positiv und sehr freundlich uns gegenüber. Aber seine Archetypenlehre hat in der Psychologie eine große Rolle gespielt. Er war ein Gegner von Freud und hat viele Dinge auch richtiger gesehen als Freud. Und diese Archetypen, für ihn sind also Götter Archetypen. Das heißt also, Bildnisse, die also wieder auftauchen. Es ist recht schwierig, er hat auch unterschiedliche Archetypen definiert, aber es ist eben nicht eine wesenhafte Person, sondern es ist eben etwas anderes. Und einige Odinisten sind durchaus dieser Auffassung, dass also die Götter eben, wie C.G. Jung das sagt, Archetypen seien. Malning sagt, nee, das müssen wir anders sehen. Aber das macht da jeder bei den amerikanischen Asatru, wie er möchte. Neben den Göttern gibt es für uns Asa Trua, sagt Malning, noch die Wesen der anderen sechs Welten, Asgard, Vanaheim und Midgard, sind ja schon genannt. Da wären also noch die Zwerge aus Schwarzalbenheim, die Alben aus Lichtalbenheim, unsere Vorfahren, die nicht nach Asgard gingen oder wiedergeboren wurden, sondern in Hel bleiben, die Bergriesen in Jötunheim, die Frostriesen aus Nebelheim und die Feuerriesen aus Funkenheim. Ferner gibt es noch Hauskobolde, Waldgeister, Wassernixen, Landgeister, Hügelalben und andere Wesen. Zweitens ist Asa Truas Kern der Gottesdienst an den großen Feiertagen. Dieser Gottesdienst wird oft Blot genannt und in ritualisierter Form begangen. Blot bedeutet im Übrigen nicht bluten. Also, dass man denkt, das hat mit diesem Schlachten von Tieren zu tun, die dann ja als Opfertiere verspeist wurden, sondern das bedeutet eben tatsächlich Fest. Also, das hat nichts mit diesem Blut zu tun. Also, Blot muss man das auch aussprechen. Der Gottesdienst kann alleine oder in der Asatru-Gemeinde dem Keindritt begangen werden. Das entspricht etwa unserer Gefährtschaft. Spezielle germanische Priester, Gothi oder Gütja, sind zwar nett, falls anwesend, aber nicht zwingend notwendig. Das Blot kann von jedem asentreuen Menschen ausgeführt werden, meist ist dies der Hausvater. Das Blotritual besteht normalerweise aus der Segnung des Hags oder Heimes mit dem rituellen Hammer durch das Hammerzeichen in die vier Windrichtungen. Die Eröffnung durch eine kurze Einführung über den Zweck des Gottesdienstes und der Lesung aus einer Saga zu diesem Thema. Einem kurzen Kommentar zum Thema der Anrufung der Götter bei Namen und Beinamen, dem Eingießen des Mets in das Horn und seiner Segnung, dem rituellen Hornumtrunk, der Weihung des Mets mit Ausgießen als Opfer und letztlich der Schließung des Gottesdienstes. Dieses Ritual wird dem entsprechenden Festtag, Jul, Ostern, Mitsommernacht und so weiter thematisch angepasst. Dazu ist nur Folgendes zu sagen, wir wissen recht wenig darüber, wie das Ritual tatsächlich abgelaufen ist. Und ich möchte das an einem Punkt machen, ist es auch recht schwierig, das zu machen, an diesem Hammerzeichen. Das soll also so ein Zeichen sein, so wie das Kreuz so ungefähr. Also wird so, der Hammer sieht ja auch so ähnlich aus wie das Kreuz so ungefähr. Und das wird darauf gestützt, es gibt in einer Sage von einem Olaf in Norwegen, gibt es also folgende Begebenheit. Der Olaf war Christ und die Gemeinde war heidnisch. Und es war nun so, dass also alle an einem Mahl und an einem Umtrunk teilnehmen mussten. Wenn sie sich nicht daran teilnehmen, waren sie ausgeschlossen. Das war praktisch die Festgemeinde, das war erforderlich. Und begonnen wurde das alles vom König. Das heißt, den ersten Teil von der Suppe, die es dort gab, den nahm also der König und musste der König auch nehmen. Das war also ganz klar. Nun war in dieser Suppe aber dann das Fleisch von den geopferten Tieren drin. Das heißt also, es war ein heidnisches Opfer stattgefunden. Die Bauern waren alle noch heidnisch. Und nun war es so, dass also der Olaf partout nicht ran wollte an diese Suppe. Das war ja nun Heidenzeug und er dachte, vielleicht kommt er dann also nicht in den Himmel. Und wenn er jetzt also hier bei dieser heidnischen Geschichte war, die Bauern wurden aber unwillig. Und die haben oftmals kurzen Prozess mit ihren Königen gemacht. Wenn die nicht so wollten, dann wurden sie den Kopf abgeschlagen oder in den Brunnen geschmissen. Oder was, also wenn sie nicht dafür sorgten, dass die Ernte gut war, wurden sie geopfert. Und wenn sie nicht so wollten, wie die Bauern wollten, dann schlagen sie tot. Es gibt in Schweden also so eine ganz richtig schöne Geschichte. Du hast jetzt die Wahl, König. Entweder du folgst unserem Willen oder aber wir machen es mit dir, wie wir schon mit manchem anderen König gemacht haben. So, also das war eine etwas andere Einstellung als im Orient zu den Führern da war. Deswegen, ich sehe mich hier auch immer sehr vor. Das ist Demokratie, das ist richtige Demokratie, das ist germanische Demokratie. Und so war das hier auch. Es entstand Unruhe im Saal. Ja? Der mochte nicht an die Suppe ran. So, aber ohne dass er anfing, das war nun mal so, er musste anfangen, der ging es nicht. Und nun hatte er so einen christlichen Berater und der hat ihm dann gesagt, nun mach doch das Kreuzzeichen. Und dann kannst du das ja, dann ist dieser Heidentrunk da praktisch dann weg. Dann machte er das Kreuzzeichen und daraufhin wieder Unwillen bei den ganzen Bauern. Und dann sagt dieser Berater, ein ganz großes Schlitzohr, war vermutlich Jurist, der sagte dann zu ihm, der hat ja hier gar nicht das Kreuzzeichen gemacht, der hat das Hammerzeichen zu Ehren von Thor gemacht. So, und dann waren die Bauern zufrieden. Und dann ist das Fest also noch anständig über die Bühne gegangen. So, alle Heiden sind jetzt der Meinung, es gibt ein Hammerzeichen. Nämlich dieses hier, mit dem man also irgendetwas weiht. Und das sieht man hier also auch. Nur man muss den ganzen Hintergrund sehen. Wenn dieses Hammerzeichen tatsächlich gebräuchlich gewesen wäre, hätte es erstens also nicht dieser christliche König gemacht, Punkt 1. Punkt 2 hätten die Bauern das ja sofort verstanden. Da hätten sie nicht einen Juristen haben müssen, der ihnen erstmal erklärt, das, was der Typ da macht, ist ein Hammerzeichen. So, das heißt also, ich gehe davon aus, dieses Hammerzeichen gab es nicht. Also in diese Weihformel oder so etwas, das ist etwas, was auch sonst nirgendwo überliefert worden ist. Das kommt nur in dieser einen Geschichte vor. Aber weil da eben die Rede von einem Hammerzeichen zu Ehren von Thor ist, bauen die jetzt also in ihr Ritual einen solchen Hammerzeichen ein. Für mich ist ganz klar, der hätte das nicht zu übersetzen brauchen, was der König da macht, wenn tatsächlich ein Hammerzeichen irgendwo gebräuchlich gewesen wäre. Und dieser König wird es nun nicht gerade erfunden haben, als Christ nun hier also ein Hammerzeichen zu machen. Deswegen, was es gab, das sind die Thorshämmer als Amulett, das ist ganz selbstverständlich. Die hatte man, aber dieses Hammerzeichen gab es nach meiner Meinung nicht. Und genauso könnte man bei einigen anderen Punkten hier Anmerkungen machen. Ich will das nicht, das führt zu weit, aber es ist eben so, die Amerikaner gehen da immer mit etwas unkritischem Geist ran, wie sie auch sonst Dinge in der Weltpolitik oftmals sehr unkritisch betrachtet haben. Der dritte wichtige Punkt bei Asatrur ist das Leben nach den neun edlen Tugenden, sagt er. Diese Tugenden stellen ein Wertesystem dar, das wir in neuerer Zeit aus den alten Schriften herausgezogen haben. Die neun edlen Asatrugenden sind, das jetzt nach Malning, Sie sagen immer neun, aber die neun unterscheiden sich zum Teil. Aber die neun edlen Asatrugenden, vermutlich in seiner Keindritt, sind Mut, Recht, Ehre, Treue, Eigenständigkeit, Gastfreundschaft, Fleiß, Freiheit und Durchhaltevermögen. Wie vollständig diese Liste ist, sei dahingestellt, in der Tat. Sie ist keinesfalls schlecht. Alle Tugenden in ihr lassen sich mehrfach in den Sagas nachweisen. Ein Leben auf Grundlage dieser Tugenden hilft, gutes Orlog zu schaffen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Asatrur ist eine Religion des Handelns, nicht des Reflektierens. Also des darüber Nachdenkens. Bestimmte Gedanken oder Wünsche sind im Asatrur keine Sünde. Taten dagegen können schändlich sein. Falls du nicht willst, dass andere etwas über dich wissen, dann tu es nicht. Viertens und letztens müssen wir anerkennen, sagt er, dass Asatrur eine revitalisierte Religion ist. Wir leben Asatrur auf der Basis dessen, was wir aus Literatur und Mythologie, aus Archäologie und Geschichte wissen. Natürlich können wir diese Fakten nicht einfach so nehmen und wie die Wikinger rauben und morden über das Meer ziehen. Die Zeiten haben sich geändert, aber die Grundwerte eben nicht. Ja, man müsste heute also ein Metallschiff vermutlich haben. Daher gibt uns die Forschung Aufschluss über das Tun unserer Ahnen, aber wir müssen es mit dem Leben und den Sitten des 20. Jahrhunderts füllen. Trotzdem bleiben oft noch Lücken. Diese Lücken können wir dann nur mit kollektiver oder individueller Inspiration füllen. Das sollte aber immer der letzte Ausweg bleiben. Neben diesen vier Kernstücken gibt es noch viele wichtige Bestandteile im Asatrur, die Runen, Seid, Galtergesang, Späh, Heilige Heine, Utisetta, Familientradition und so weiter. Es sei aber hier nochmal darauf hingewiesen, dass ohne die vier Kernstücke Asatrur nicht sein kann. Diese vier Punkte sind der Prüfstein. So, das ist also seine Auffassung dazu. Ich habe schon gesagt, dass manche eben den Götterglauben etwas anders sehen. Und damit möchte ich so ein bisschen nach dieser Einführung einen Überblick geben, die aber doch recht typisch ist für das amerikanische Heidentum, etwas Geschichtliches zum amerikanischen Heidentum sagen. Sie selbst bezeichnen sich ja als in Wienland lebend, weil damals, als die Wikinger Amerika entdeckt haben, sie von Wienland gesprochen haben. Sie haben dort nämlich Wein gefunden. Sie hatten Deutschen mit dabei. Die müssen ja immer mit dabei sein. Und der kannte Wein und der hat dann also Wein festgestellt. Die sind also recht weit südlich gekommen, wilden Wein. Und deswegen nannten sie das Weinland, weil das also für sie als Isländer eine dermaßen überraschende Geschichte war, dass sie da also nun auf eine Ecke gestoßen waren, wo man Weinbären hatte. Deswegen sagen die amerikanischen Heiden von Amerika, sprechen von nicht nach Amerika, ist ja nach Americo di Vespucci genannt. Und der hat es ja nun nicht entdeckt. Und deswegen sprechen sie also von Wienland. Diese Szene ist an sich noch sehr jung. In den 50er Jahren entstand die Heidenszene zunächst mal in England. Es fielen die Hexengesetze. Bis dahin gab es in England also noch Gesetze gegen die Hexerei und Hexenbrauchtum. Und man wurde da also noch verurteilt, wenn man also als Hexe war. Mit dem Erfolg, dass sich da so einige Wicca-Gruppen, so nennt man das ja heute, also etwas feministisch angehauchte Frauengruppen entwickelten. Das war so der Anfang. Man hat sich allerdings auch sehr früh schon auf die deutsche Tradition berufen. Also man hat sich also auf Houston Stuart Chamberlain berufen, also seine Grundlagen des 19. Jahrhunderts spielten da eine Rolle, die bei uns eigentlich im Heidentum gar keine Rolle spielen. Deswegen, weil er also zum Teil ja auch noch auf das Alte Testament abhebt. Das Neue Testament zwar nicht schätzt, aber das Alte Testament noch. Das war so eine, für uns jedenfalls so eine Art Übergangsstufe. Der Deutsche Orden spielt noch eine gewisse Rolle, der im Zusammenhang mit der deutschgläubigen Gemeinschaft stand. Es wird auch gern erwähnt, der Gotiska Verbunde, der ist 1811 in Schweden gegründet worden und hatte berühmte Schweden als Mitglieder, die waren also auch keine Christen oder wollten es also jedenfalls nur noch halb sein. Da waren Leute dabei, die ähnlich wie der Turnvater Jan das Turnen in Schweden eingeführt haben, schon früher als Jan. Link beispielsweise fand schon sowas um 1810 ein Turnsystem ohne Geräte mit dem Ziel der harmonischen Körperformung durch hygienische, pädagogische, militärische und ästhetische Gymnastik. Also interessant dieser Zusammenhang. Geier war ein Dichter, der eine Rolle spielte. Die gaben eine Zeitschrift Iduna heraus, gaben Gedichte raus, Odalbomben, Wikingen und ähnliches, also Odalbauer, Wikinger. Man sieht also schon die ganze Richtung. Es wurden die schwedischen Volkslieder gesammelt und alles das, die Dichter holten ihre Stoffe also aus den Sagas und aus den nordischen Göttersagen. Das war also so der Anfang in Schweden, kann man sagen, und auch daher haben sie so etwas Inspiration bekommen. Es gab dann relativ früh die Auseinandersetzung, wie stellt man sich also zu den politischen Richtungen. In Deutschland war es ja so, dass teilweise die heidnischen Organisationen zwar nicht verknüpft waren, aber doch zumindest im Dritten Reich geduldet waren. Und da fand sich in der einen oder anderen Zeitschrift ja also auch etwas sehr Positives über Nationalsozialismus oder ähnliches. Und deswegen war es so, dass es da also so im Anklang dieser Geschichten also auch eine recht ziemlich weit rechte Richtung in den amerikanischen und englischen ASATRU-Organisationen gab. Malning hingegen sagt also, der möchte sich da bewusst so ein bisschen absetzen und sagt, die Nazi-Katastrophe, hat er sogar in einem Aufsatz so eine Nazi-Katastrophe, ich habe das so ein bisschen ausgewertet, der Missbrauch, den die Nazis mit den religiösen Symbolen ASATRUs betrieben haben, muss ich hier wohl nicht besonders erwähnen. Das hat nichts mit ASATRU gemeint. Die Entweihung eines der heiligsten Donau-Symbole des Hakenkreuzes, welches Sonnenkraft symbolisiert, war so tiefgreifend, dass wir wohl für lange Zeit noch ohne es auskommen müssen, da zu viel Blut und Niedertracht damit verbunden wird. So, das ist seine Meinung zu diesen Dingen. Andere sind natürlich gänzlich anderer Meinung. Die sagen also, weil die Nationalsozialisten dieses alte heilige Symbol haben, deswegen waren die Nationalsozialisten gut. Also, da geht so ein ziemlich klarer Riss durch. Die einen, wie hier auch meinetwegen eine Menge in Berlin oder was, sagen, das ist ein ganz schwerer Schaden für die ganze heidnische Sache gewesen. Die anderen sagen, nee, also da waren mal irgendwie eine politische Bewegung, die heidnische Symbole übernommen hat. Und er gibt hier also seine Meinung zu diesen Dingen dar. In den 70er Jahren begannen in Island die ASATRU-Men, in England Odinik Reid und in Wienland Odinist Fellowship. Odinist Fellowship ist stark mit Else Christiansen verbunden, die heute in Florida lebt. Frau Christiansen war von den Schriften des australischen Rassisten Alexander Ruth Mills beeinflusst. Das heißt also, die stellte ganz stark auf die Rasse ab. Gegen Ende der 70er Jahre war die Odinist Fellowship, sagt Malning, stark politisiert. Meines Wissens gibt es die Odinist Fellowship heute nicht mehr. Steve McNallen stellt die Brücke zum Viking Brotherhood dar. Also die Viking-Brüderschaft ist eine weitere Organisation in Amerika, die dann Bedeutung hatte. Steve McNallen hat sie gegründet in Texas in den 70er Jahren. Malning sagt, die erste wahre ASATRU-Organisation, das ist wieder so diese Absetzung, nicht? Also er ist eben typisch Deutscher und typisch vorsichtig in dem Punkt. Die amerikanischen ASATRU sehen das alles etwas anders. Er bildet also die Viking Brotherhood, später umbenannt wurde in ASATRU Free Assembly, also die ASATRU Freie Vereinigung, AFA. Laut McNallen war der Zweck der AFA die Bewahrung und Ausübung der nordischen Religion, so wie sie sich zur Zeit der Wikinger darstellte. Des Weiteren bekannte sich die AFA zu moralischen und ethischen Werten, Mut, Individualität, Unabhängigkeit, die dem Lebensstil der Wikinger charakterisierten. Aus diesem Wertesystem heraus beteten AFA-Asatruer nicht im herkömmlichen Sinne mit gebeugtem Knie. Es gab keine Bitten oder Flehen, also keine Gebete. Die Götter sind intelligente Personifikationen der Weltkräfte nach dieser Auffassung und damit Beispiele für das Handeln. Die AFA wuchs sehr stark und wurde recht stark in Amerika, aber sie zerbrach im Jahr 87. Gründe dafür, sagt er, lassen sich wohl viele finden. Politische Grabenkämpfe und die Rassismusfrage seien einer der Gründe, natürlich dann auch vielleicht wieder die verschiedenen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ein wesentlicher Punkt, meine ich, war, dass er im Interesse eines raschen Wachsens seiner Organisation es so gemacht hat, dass diese AFA eine Zusammenfassung verschiedener Gefährtschaften war. Also eigentlich wurde man nicht in eine Gefährtschaft aufgenommen, man wurde nicht in die AFA aufgenommen, wie man hier in die Artgemeinschaft aufgenommen wird, sondern man wurde in eine Gefährtschaft aufgenommen und diese Gefährtschaften wiederum bildeten dann diese AFA, diese Kindreds. Das bedeutet aber, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen gab, weil jedes einzelne Kindred hat also seinen eigenen Stil gehabt, hat völlig unterschiedliche Auffassungen gehabt, sei es jetzt zu politischen Fragen, sei es zur Frage der Rasse, ich komme darauf noch zurück, sei es zur Frage der Götterverehrung, der Götterbetrachtung und Ähnlichem. Und das war dann, weil es kein gemeinsames Dach eigentlich gab, sondern weil das eher so eine lockere Assoziation war, war dann eben nicht mehr geeignet, das zusammenzuhalten. Das, meine ich, war der wesentliche Grund für das Zusammenbrechen. In den 90er Jahren wurde dann die AFA als ASATU Folk Assembly, also statt Free hat er dann Folk Assembly gesagt, unter McNallen wiederbegründet, erlangte jedoch nicht die frühere Mitgliederzahl oder Bedeutung. Aus der alten AFA entstanden zwei neue, jedoch grundverschiedene Organisationen, die auch heute noch Bedeutung haben. Die ASATU Alliance, AA, und der Ring of Troth, ROT. In der AA sammelten sich die mehr politisch motivierten ASATRUer, während der Ring magische und akademische Potenziale sammelte. Damit ist der Ring an vorderster Stelle der Rekonstruktion des germanisch-nordischen Glaubens. Die ASATRU Alliance gibt die Zeitschrift Fortru heraus, die eine der interessantesten Odinisten-Zeitschriften ist. Wir selbst haben Zeitschriftenaustausch mit denen und die machen so einen Überblick über das gesamte germanische Heidentum. Also da werden letztlich sämtliche Zeitschriften vorgestellt, die es gibt. Und wenn er sagt, dass die stark politisch sind, dann kann ich das einfach nicht nachvollziehen. Offensichtlich gehört er mehr zu dieser Konkurrenzorganisation, ROT. Und das ist immer so eine beliebte Sache auch bei den deutschen Heiden gewesen. Es wird den anderen vorgeworfen, dass sie eigentlich gar keine richtigen Heiden sind, sondern eigentlich nur politisch tätig sein wollten. Und damit sollen sie abgewertet werden. Wir sind also die eigentlich Religiösen. Man merkt so bei dem Meiling und seiner Darstellung der AA, merkt man das genau. Ich habe ja die Fortru, die Zeitschrift, da steht enorm viel über Brauchtum drin. Ich habe nie eine so große Zusammenstellung von Torshämmern gesehen wie da. Die haben also, ich glaube nicht, aus etlichen Quellen 35 verschiedene Torshämmer zusammengestellt und abgebildet. So nur mal so als Beispiel für die Sache, das hat ja nun mit Politik nichts zu tun. Aber dann heißt es immer, ja, das sind die Politischen und wir sind die richtigen Heiden. Es ist allerdings richtig, dass die AA eben auch manche Dinge, also diese Gottesdienste machen die auch, aber da habe ich dann eben auch diese Bilder teilweise gesehen, die also wirklich nur, also mit Nietenhose und deutschem Stahlhelm. Ich habe ja nichts gegen deutschen Stahlhelm, ich besitze auch einige, aber ich würde den noch nicht beim Sonnenwendfeier aufsetzen. Also das ist, und dass man sowas nicht merkt. Dass man sowas nicht merkt und dass da keiner ist und sagt, also Freiheit ist ja ganz schön, aber wenn mal uns einer zum Sonnenwendfeier mit dem deutschen Stahl kommt, würde ich trotzdem eingreifen und sagen, guter Mann, den packst du jetzt mal in dein Auto, also so geht das hier nun nicht. Also das ist also, ich sag, ja, auch wenn er Hörner ankleben würde, selbst dann wird er nicht zugelassen. Also das ist, ich sage, das passt eben nicht, das zeigt mal so ein bisschen so Amerika. Und ich bin ja sehr für Freiheit, aber irgendwo muss es dann auch seine Grenzen haben und irgendwo muss man dann auch ein bisschen Stil haben. Und wenn dann noch ein Wild geschossen wird und das in der Zeitung abgedruckt wird und da ist dann sowas drauf, also weiß ich nicht. Ich finde zwar achtenswert, dass sie sich also den deutschen Soldaten verbunden fühlen, aber doch bitte nicht auf diese Art und Weise. Also gut. Jetzt ist es so, die AA organisiert sich interessanterweise als eine Allianz unabhängiger Kindreds, das ist also genauso wie das früher bei der alten AFA war. Mitglied ist also nur die örtliche ASATRU-Glaubensgemeinde, das Kindred, nicht die Einzelperson. Im Althing der AA haben daher auch nur Kindred-Stimmrecht. Also das ist so eine etwas elitäre Geschichte, so wie das früher bei uns Marauen gehabt hat, so die indirekten Wahlen. Das heißt also, es wird unten ein Kreis gewählt, und die wählen einen Führer, er hat das also auch für die ganze, oder einen Sprecher, er hat das dann also auch für den ganzen Staataufbau gehabt. Und dann, die kennen den, es hat natürlich was Vorteil, die kennen den genau und wählen den. Und der trifft sich in einer größeren Gemeinde, meinetwegen auf Landesebene, dann mit anderen, kommen öfter zusammen, dann kennen die anderen und die wählen da einen Sprecher und die wählen dann wieder einen Sprecher nach oben. Problem und Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass dann Bestechung, weil das relativ kleine Kreise sind, eine Rolle spielen können. Siehe jetzt FIFA-Fußballverband oder so, da wird dann Geld rübergeschoben, damit man also irgendein Amt kriegt. Je kleiner der Wahlkreis ist, das weiß man im deutschen Wahlkönigtum, das Reich hat ja deswegen so enorm an Macht verloren, weil also der König gewählt wurde von den deutschen Kurfürsten. Und die haben sich die Wahl immer bezahlen lassen. Derjenige, der am meisten geboten hat, der hat es gemacht. Und geboten hat er zum Teil eben auch Rechte, sodass also der deutsche König, anders als der französische oder der englische, immer machtloser wurde durch diese ganze Geschichte. Also das hat auch seine Nachteile, aber die hier haben das so organisiert, es werden Sprecher gewählt und die Sprecher sind dann im Althing nur da, sodass dann also dann ein kleinerer Kreis sich zusammenfindet. Das ist früher bei der nordischen Glaubensgemeinschaft, die mit der Artgemeinschaft verbunden ist, auch so gewesen. Die haben also auch ihre Gemeinden gehabt, da haben sie einen Sprecher gewählt und die Sprecher der Gemeinden haben dann die Landesgemeinde gewählt und nur die Landesgemeindesprecher waren letztlich im Tink stimmberechtigt und haben über die Gesamtgemeinschaft abgestimmt. Aber das hat sich nach meiner Meinung nicht bewährt. Es ist nachher nämlich der Fall gewesen, dass sie teilweise gar keine Landesgemeinden hatten und dann war es ein so kleiner Kreis beim Tink, dann haben da 3, 4 nur gesessen und das war einfach, da war die Basis viel zu klein. Also ich halte schon für besser. Gut, wenn wir jetzt mal etliche 1000 Mitglieder haben, dann wir können ja nicht in die Westfalenhalle gehen mit unserem Tink. Also dann sieht das anders aus, dann macht man das vielleicht anders organisieren, aber solange die Artgemeinschaft nicht sehr viel größer ist, da sollte man das nicht abändern. Und es zeigt sich eben in Amerika, dass es auch Probleme gibt eben, weil denn diese Kindreds auseinanderstreben und nicht mehr genügend zusammengehalten werden können. So, die Führung der AA und des mit ihr verbundenen World Tree Verlages, also Weltbaum Verlages, hat Mike Murray in Arizona, mit dem stehe ich in Verbindung. Die AA und die neue AFA stehen in engem Kontakt, das ist richtig. So, der Ring of Trust, ROT, ist in seinen Anfangsjahren durch Edred Thorson und den Konflikt mit der AA bestimmt. Thorson hatte vorher schon die Runengilde gegründet. Der Unterschied zwischen Ring und Guild besteht in der magischen Orientierung des Guilds, also die Runengilde macht so Runen, Orakel und all solche Sachen, während der Ring glaubensorientiert sind. Thorsons Ziel war, dass er also die Politik unbedingt raushalten wollte. Der ursprüngliche Plan des Ringes war es, Asatru sozusagen über Nacht in und für eine moderne Welt zu rekonstruieren. Die Grundlagen dazu finden sich in Thorsons Buch A Book of Tross und später in Our Tross, welches vom Ring herausgegeben wird. Dem Ring wird auch vorgeworfen, er habe erhabene Strukturen schaffen wollen, ohne die notwendige Zahl von Mitgliedern zu haben. Augenblicklich wird im Ring daran gearbeitet, eine Godenausbildung herauszugeben. 1991 erhielt der Ring of Tross einen herben Schlag durch die Enthüllung, dass Thorson Satanist war. Also der ist irgendwann zum Satanismus eingegangen. Das ist also je okkulter die Praktiken werden, dann besteht natürlich wirklich die Gefahr, dass man abgleitet. Und das hat ihn natürlich restlos isoliert bei der ganzen Geschichte. Bevor er enttarnt wurde als Satanist, oder ich glaube nicht, dass er ursprünglich zu diesem Zeitpunkt schon Satanist gewesen ist, also der muss dann irgendwann da reingerutscht sein, da hat er also noch 2 Runenbücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt sind und man kann sie in esoterischen Buchhandlungen kriegen. Urania Verlag beispielsweise, die geben ja viel solche Sachen raus. Das ist von Edred Thorson, Runenkunde, ein Handbuch der esoterischen Runenlehre. Und dann gibt es noch ein zweites, Titel habe ich im Augenblick nicht parat, ich habe das zweite auch, aber das Buch der Runenmagie, genau. Das Buch der Runenmagie, das ist also, das kann man vergessen, das ist zu 80% Spintisiererei. Aber dies hier ist zu 80% gut. Also es gibt ja einige Schriften über Runen, der Gerd Hess hat ja eine geschrieben und. Aber was das Vorteil dieses Buches ist, ist mit sehr viel Abbildung versehen. Es werden die verschiedenen Runenreihen dargestellt, es werden die verschiedenen Runensprüche dargestellt, diese Runenlieder, die überliefert sind aus Island, aus Norwegen, aus England, sodass wir die Runennamen erkennen können. Und insgesamt gesehen ist da eine ganze Menge drin. Also 80% kann ich hier durchaus unterschreiben von dieser Sache. Und deswegen ist das also ein brauchbares Ding. Und ich habe das auch schon mehrfach empfohlen, wenn einer ein bisschen umfangreicher sich über die Geschichte der Runen informieren will. Hess macht es dann ja noch sehr eingehend, aber sein Buch Odin Wissung gibt es nicht. Und er hat ja auch wiederum eine ganz spezielle These zu diesen ganzen Dingen. Das ist hier nicht, sondern er stellt hier eigentlich nur dar, was wissen wir. Wobei er bei manchen Dingen, weil er auf List und andere deutsche alte Runenkunden abzieht, doch noch falsch liegt. Aber er macht es sehr viel besser als alles das, was so an gängigen deutschen Runenbüchern, so wenn man in eine normale Buchhandlung reingeht und will dann da gibt es ein Zabo und dann gibt es irgendeinen Juden, Blumenbaum oder so ähnlich heißt er, Blumen. Der also totalen Blödsinn macht, der sagt ja auch selbst, man weiß über Runen gar nichts und deswegen mache ich hier mein eigenes Runensystem auf. Also das sind alles, wie das mal gesagt wurde, akademische Unsinnproduzenten, also so kann man, wenn sie Akademiker überhaupt sind. Also es sind wirklich Unsinnproduzenten. Alles meiste, ich habe also relativ viel über Runenbücher, mir Runenbücher gekauft, wenn ich irgendwo was sah. 90-95% kann man einfach wegwerfen. Das ist also einfach Blödsinn. Die haben einer vom anderen abgeschrieben. Und zwar List ist der erste gewesen und der hatte ein völlig falsches System. Der hat ein 18er Runensystem gehabt, das 16er aus der Wikingerzeit und dann hat er noch zwei aus dem angelsächsischen Runenalphabet dazu genommen. Es gab nie ein 18er Runenalphabet, aber das wollte er zu Edda-Liedern parallel setzen, was man nicht kann, führt ja alles zu weit. Ich halte vielleicht mal einen Runenvortrag, dann mache ich das mal im Einzelnen, was da alles unsinnig ist. Aber deswegen kommt er zu völlig falscher Bedeutung auch der Runen. Das heißt also Runen, die im heidnischen Gebrauch eindeutig als Unglücksrunen gesehen wurden, nimmt er als Glücksrunen. Ja, und wie das immer so ist, wenn etwas mal auf Papier gedruckt ist, dann geht es weiter. Dann hat Gorsleben das in seinem Hochzeit der Menschheit übernommen, Aufgang der Menschheit übernommen. Und dann ist es so, Hochzeit der Menschheit ist ja, Aufgang ist ja Wirt. Und dann ist es von da aus ohne die Quellenangabe immer in die anderen reingenommen. Da sagt keiner, ich beziehe mich auf List oder so, sondern die wissen das alles. Da steht es so, das ist unumstößliche Wahrheit und dann wird das also alles abgeschrieben. Und 90%, wie gesagt, aller Runenbücher, die heute erscheinen und auch der kleinen Taschenbücher und alles das, die gehen also auf die alten listischen, falschen Deutungen der Runen zurück. Und da hat er hier also so einen gewissen neuen Ansatz gemacht. Sicherlich, es gab Krause hier in Deutschland und andere, die aber sich dann akademisch damit befasst haben. Jetzt auf breiterer Basis ist hier Thorsson derjenige gewesen, der mit diesem einen Buch, mit dem anderen nicht, da ist dann sehr viel Spindisierei drin und viel von List auch drin. Aber mit dem hier, das ist also tragfähig. Gut, der war nun also draußen, den hat man dann auch sofort abgesetzt beim Ring of Trust und der spielt jetzt also keinerlei Bedeutung mehr im amerikanischen Heidentum. Aber man hat dann dort gewählt als Sprecher Kveldulf Gunnarsson, das ist mit Sicherheit also irgendein Pseudonym. Und der hat also, sie nennen das Vader of Lore, also der Wärter der Lehre ist er. Und der hat also ein Handbuch geschrieben, das ich hier auch habe, Teutonic Religion, Folk Beliefs and Practices of the Northern Tradition. Wer hier, das entspricht so in etwa dem, was wir hier in Deutschland haben mit dem Buch von Ulbricht, der also so ein Handbuch praktisch gemacht hat. Wie heißt der Name noch? Im Tanz der Elemente, genau. Da ist also dargestellt, wie man eben eine Sonnenwendfeier durchführen kann und wie man so ein Fest durchführen kann und wie man vielleicht bei der Geburt oder bei der Hochzeit sich verhalten sollte und ähnliche Dinge. Es steht einiges über die Götter drin und so ungefähr ist das also auch. Nicht ganz so umfangreich wie das Buch von Ulbricht. Er bringt dann also auch so ein paar Sachen, die man also, so ein paar Gesänge kommen da rein und ähnliches und also recht interessant insgesamt gesehen. Der ist also jetzt der Führende in diesem Ring of Trust. Es gibt dann noch eine American Vineland Association, die hat sich also vornehmlich an der Westküste gegründet, hat aber noch keine sehr große Bedeutung gehabt. Interessant ist, dass der Dreifuß, den der nordische Ring auch hat, vom Odinic Rite in, also Triskele, vom englischen Odinic Rite als Symbol genommen wurde. Andere haben dann dieses ineinander verschlungene Dreiecke als Symbol genommen, die australischen Elder Tross und ähnliche auch. Das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick über die Geschichte gewesen der Sachen und jetzt einiges über die, ja man kann sagen, über die Streitigkeiten, die sie haben. Es ist also so, dass Malning uns also eine Rassismus-Skala übersandt hat, die also von einem dort ausgearbeitet worden ist. Und diese Rassismus-Skala zeigt, wie das eine Skala so ist, wie sich die Menschen also zum Rassismus verhalten. Malling selbst sagt, also er hat also unsere Sachen gelesen und fand das also sehr interessant, sagt aber, bezüglich Art oder Rasse habe ich etwas Klärungsbedarf. Einige der Küren oder der Leiten zielen ja stark auf gleichrassige Heirat, Rasseerhalt und so weiter ab. Nun haben wir hier in den USA viele schwarze und asiatische Freunde, sagt Malling. Auch einige gemischtrassige Ehepaare mit sehr süßen Kindern. Bisher habe ich diese Leute immer danach beurteilt, wie sie sich benommen haben und was sie leisten, nicht nach ihrer Hautfarbe. Toshio, unser japanischer Freund, ist Chirurg in Tokio, der hier in Pittsburgh die Kunst der Lebertransplantation erlernt. Nigel ist ein Karibe, geschäftlich sehr erfolgreich, der mit einer Angloamerikanerin verheiratet ist. Wenn ich den Küren der GGG folgte, müsste ich diesen Freunden und ihren Verhalten ja eher ablehnend gegenüberstehen. Das kommt mir aber komisch vor in einer toleranten Religion, die letztlich Menschen nach ihren Taten beurteilt. Das war ein Schreiben an Dr. Hopfner und der antwortet darauf wie folgt. Es ist richtig, dass einige unserer Küren Leitsätze auf den Erhalt unserer Rasse abzielen und die Empfehlung geben, sich dafür einzusetzen. Konkret gesprochen heißt das, wir sagen unseren Leuten, eigentlich allen Menschen auf der Erde, heiratet einen Partner, der genauso aussieht wie ihr selbst. Denn nur wenn ihr das tut, werdet ihr die einzelnen Genpools, die die Natur im Laufe der Jahrtausende aufgrund natürlicher Gegebenheiten entwickelt hat, auch für die Zukunft erhalten können. Diese Genpools sind unserer Meinung nach unbedingt erhaltenswert, denn sie machen ja die Vielfältigkeit der Natur aus. Für die Erhaltung der verschiedenen Arten von Walen zum Beispiel setzen Menschen ihre Arbeitskraft, ihr Geld und sogar ihr Leben ein. Für die Vielfalt der Menschenarten tut niemand etwas. Kann das richtig sein? Wie sollte unser Umgang mit Menschen anderer Rassen oder gemischtrassigen Menschen sein? Es gibt viele Länder, in denen Menschen aus allen möglichen Rassen zusammenleben. Die USA sind ein Beispiel. Es ist falsch, unwürdig, manchmal sogar unverständlich, den zwischenmenschlichen Umgang aus ideologischen Gründen nur auf die Menschen seiner eigenen Rassezugehörigkeit zu beschränken. Das ist genau das, was man engstirnig nennen kann. Aber man muss im Umgang mit anderen Rassen einige Dinge wissen und auch beachten. Es ist genauso falsch, die Menschen nur nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen. Dazu ein Beispiel. Unsere Nordische Zeitung wird in 20 Ländern der Welt verschickt. Sie richtet sich eigentlich nur an die Menschen unserer Art, die in diesen Ländern leben. Dennoch kommt es vor, dass auch gelegentlich jemand die Zeitung liest, die nicht zu unserer Zielgruppe gehört. In Australien fiel unsere Zeitung einem Ureinwohner, einem Angehörigen der Aborigines, in die Hände. Ihm missfiel, dass wir von weißen und von farbigen Menschen sprechen und er verfasste darüber ein Gedicht in Pidgin-Englisch, das lautet: When you're born, you're red. When you're grown, you're white. Also mein Englisch ist auch nicht sehr gut, aber wenn man da lebt: When you're sick, you're green. When you're dead, you're gray. When I born, I black. When I grown, I black. So, and you call me, when I sick, I black. When I dead, I black. And you call me colored. So, das ist natürlich von der Aussage her ganz witzig. Er wehrt sich gegen den Begriff colored, weil er sagt, wenn ihr krank seid, habt ihr eine grüne Hautfarbe. Ja? Wenn ihr tot seid, habt ihr eine graue Hautfarbe. Ansonsten habt ihr also, wenn ihr geboren seid, habt ihr eine rote Hautfarbe. Ist ja auch richtig. Wenn ihr aufgewachsen seid, habt ihr eine weiße Hautfarbe. Ihr seid die Colors, die Farbigen. Ich bin immer, wenn ich geboren bin, bin ich schwarz. Wenn ich krank bin ich schwarz. Wenn ich alt bin ich schwarz. Wenn ich tot bin ich schwarz. So, der Mann hat natürlich recht. Ist also insofern ganz witzig. Die Leute werden mir richtig sympathisch, die Jungs. Also das ist natürlich richtig. Das ist natürlich völlig richtig. Aber was er damit sagen wollte, er wendet sich gegen den Begriff Colored. Er will sagen, ich möchte schwarz genannt werden. Und das ist auch richtig. Das Problem war nur, warum wird er colored genannt? Warum wird er farbiger genannt? Weil farbig natürlich ein netterer Begriff ist als schwarz. Wir kennen ja das Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz, das ist also, wie gesagt, im schwarzen Orkus in der Hölle ist es schwarz. Schwarz ist also mit dunkel, mit unheimlich verbunden, also mit allerlei negativen Dingen. Und genauso wie sie die Fremdarbeiter in Deutschland umbenannt haben in Gastarbeiter, weil Gast netter ist als fremd. Früher in den 50er Jahren hieß es Fremdarbeiter. Wenn man die ersten Anwerbeverträge liest, steht ist immer von Fremdarbeiter die Rede. Und da hat man gesagt, das klingt nicht nett. Wir nennen sie jetzt Gastarbeiter. Genauso hat man das bei den Schwarzen gemacht. Die wurden Schwarze genannt. Und haben Liberale gesagt, nicht die Schwarzen selbst. Die Liberalen haben dann gesagt, das können wir doch nicht mehr machen, die Leute schwarz zu nennen. Ne, weiß ist so eine positive Sache. Wir nennen sie jetzt Color. Farbig, das ist nett. Farbig, die Welt ist bunt, die Welt ist farbig. Wir nennen sie jetzt also farbig. So, man hat die Leute gar nicht gefragt, ob sie farbig genannt werden möchten. Und man hat sich auch gar nicht überlegt, ob sie tatsächlich farbig sind. Farbig sind die Mischlinge. Wenn ich eine Mischlingsgruppe habe, da habe ich alle möglichen verschiedenen Farben. Aber ich kann also die Schwarzen nicht als farbig bezeichnen und das ist natürlich richtig. And you call me colored. Also mit anderen Worten, er wendet sich nicht gegen unsere Prinzipien an sich, sondern er sagt nur, dass wir ihn als das akzeptieren sollten, was er ist. Kopfner sagt dann weiter, die Hautfarbe ist zwar das Erste, was man bei einem Menschen sieht, sie als alleiniges Beurteilungskriterium heranzuziehen, würde eine lächerlich dünne Basis sein. Man muss immer auch den Hintergrund des betreffenden Menschen sehen. Und da setzt wiederum die Kenntnis von den Rassen die Rassenkunde ein. Ein einfaches Beispiel, sagt er dann, ich möchte die Wüste Kalahari durchqueren zu Fuß. Als Weiser bin ich in einer denkbar ungünstigen Situation. Es ist für mich eigentlich nicht zu schaffen. Ich muss mir also einen Gefährten engagieren. Werde ich einen Eskimo darum bitten, mein Begleiter zu sein? Oder einen Mann aus Polynesien oder einen Amazonas-Indianer. Nein, ich werde einen Angehörigen der Buschmann-Rasse bitten, mein Begleiter zu sein, weil ich davon ausgehen kann, dass dieser Mensch aus einem Genpool stammt, den die Natur an die Verhältnisse der Kalahari-Wüste bestens angepasst hat. So gut, dass es diese Rasse heute noch dort gibt. Er wird Instinkte haben, die ein Eskimo nicht hat, weil er sie ja in Grönland nicht brauchen kann. Und diese Instinkte hat auch der Polynesier nicht und der Amazonas-Indianer hat sie auch nicht und ich Weiße habe sie leider auch nicht. Rein gefühlsmäßig werde ich mir einen richtigen Buschmann engagieren, nicht einen, der vielleicht eine Chinesin zur Mutter hat und auch nicht einen, der zum Beispiel einen südamerikanischen Indio zum Vater hat. Warum wohl? Weil ich einen Begleiter haben möchte, der optimal an die Verhältnisse der Kalahari angepasst ist. Bei meiner Wanderung durch die Kalahari werde ich die Fähigkeiten des Buschmannes erst richtig schätzen lernen. Ich werde ihn vielleicht um seine dunkle Haut beneiden, denn sie schützt ihn besser als meine Weiße, die in der Sonne sich als großer Nachteil zeigt. Seine karge Lebensweise wird mich daran erinnern, dass auch meine Vorfahren, die nordischen Jäger, einst nur mit äußerster Genügsamkeit sich und ihre Sippen erhalten konnten. Vielleicht wird mir der Buschmann das Leben retten aufgrund seiner Kenntnisse und angeborenen Eigenschaften. Wie könnte ich diesen Menschen ignorieren, wenn ich ihn später in New York wieder treffe? Wie könnte ich ihn im zwischenmenschlichen Umgang links liegen lassen? Und selbst wenn ich ihn überhaupt nie kennengelernt habe, wenn ich nie in der Kalahari war, so weiß ich doch beim Anblick eines Buschmannes über dessen Hintergrund Bescheid. So weiß ich unter anderem, dass dieser Mensch dem Genpool der Buschmänner angehört, vor dem ich, Genpools auch, da sie als Ausdrucksform der Natur unser aller Respekt verdienen. Aus diesem Grund ist der Umgang mit den Angehörigen anderer Rasse für uns in der AGGGG, die wir rassebewusst sind, unproblematisch und unverkrampft. Wir wissen ein wenig Bescheid über die Eigenschaften der anderen Rassen und bemühen uns, auch die Vorzüge und Nachteile der eigenen Rasse kennenzulernen. Aber wir sind nicht so töricht, eine Bewertung der Rassen daraus abzuleiten. In unseren Schriften ist nichts daraus zu finden. Aus dieser Erkenntnis heraus erklären sich auch unsere Ratschläge zur Gattenwahl. Jeder Mensch wird, wenn er ein wenig in sich hineinlauscht, den Wunsch verspüren, sich in seinen Kindern weiterzugeben, sich in ihnen wiederzuerkennen. Wenn ich als Mann mit hellen blauen Augen eine dunkelhäutige, dunkeläugige Frau heirate, dann werden meine Kinder aufgrund der in der Natur herrschenden Erbgesetze auch dunkle Haut und dunkle Augen haben. Ich werde sie sicherlich süß und niedlich finden, ich werde sie lieben und für sie sorgen. Aber in stillen Stunden werde ich es doch bedauern, dass sie so ganz anders sind, als ich es bin. Es wird mir klar werden, dass mit mir etwas zu Ende gehen wird, was ich doch eigentlich in den Kindern erhalten und weitergeben wollte. Und nicht nur mit Äußerlichkeiten wie Augenfarbe wird das so sein, sondern auch mit der Psyche, dem Wesen, also mit dem Wesen des Menschen. Mir als Intellektuellen wird das bewusst werden. Viele andere werden das eher auf der Ebene des Unbewussten erleben. Kommen dann noch Spannungen hinzu, wie sie in jeder Ehe auftreten, dann ist es nicht mehr weit, bis ich meine eingegangene Bindung bereue. Das kann Folgen haben. In Deutschland werden derzeit weit über 50% aller gemischtrassigen Ehen schon nach kurzer Dauer geschieden. Muss das Leid, das dabei entsteht, sein? Es muss nicht sein und kann, nicht vollständig, aber doch weitgehend vermieden werden, wenn man einen Partner heiratet, der aus dem gleichen Genpool stammt. Hierbei ist die Chance, einen Partner zu finden, dessen Seele auf der gleichen Wellenlänge schwingt, überhaupt erst einmal gegeben. Die einzelnen Rassen haben völlig verschiedene seelische Empfindungen. Man nennt das Rassenseelen. Das wird dann deutlich, wenn aus einer Ehe mit einem andersrassigen Partner nun Kinder entstanden sind. Ich erinnere mich da an eine Fernsehsendung des Bayerischen Rundfunks vor einigen Jahren. Es wurden damals Besatzungskinder vorgestellt, die aus Ehen deutscher Mädchen mit farbigen US-Soldaten entstanden waren. Der Reporter vergaß einen Augenblick lang die hierzulande herrschende Political Correctness, die übelste Meinungsdiktatur, die es je gab, und er fragte ein farbiges Besatzungskind, ob es sich von seinem seelischen Erleben hier nun als Weißer oder als Schwarzer fühle. Der immerhin schon 20 Jahre alte junge Mann brach heftig in Tränen aus und sagte, dass er zu keinem von beiden gehöre, dass er deswegen schon Selbstmordabsichten gehabt hätte und dass er sich innerlich völlig zerrissen fühle. Mich hat das erheblich bedrückt. Platon hat in seiner Schrift Politeia vom Staat geäußert, ungeregelt sich zu vermischen, verträgt sich weder mit der Frömmigkeit in einer Stadt der Gesegneten, noch werden es die Götter zulassen. Wenn man Zweifel hat, soll man stets die Natur fragen, wie sie das Problem löst. Fragen wir also die Natur. Und dann führt er das noch weiter aus. Also ich weiß nicht, ob er damit den Professor Meining überzeugt hat von dieser ganzen Geschichte. Aber ich selbst meine schon, dass man da einen Unterschied machen sollte. Und ich habe jedenfalls eher Kontakte oder Kontaktmöglichkeiten sehe ich eher mit Menschen, die also rassenbewusst sind in einer anderen Rasse, Black Muslims beispielsweise, die ganz bewusst sind, die sich also auch nicht mit Weißen mischen wollen, als mit denjenigen, die also jetzt aus irgendeinem Ideal heraus und weil sie sich sozial erhöht fühlen, nur also unbedingt eine weiße Frau haben müssen als Schwarze, weil das so eine Art Statussymbol ist. Das ist also ein Problem. Ich gehe viel unverkrampfter mit solchen Leuten um und ich finde da also auch viel mehr Gemeinsamkeiten, wenn ich da also so eine Schriften von den Black Muslims lese, als das, was so von den Rassenmischungsaposteln gebracht wird. Und das eben, wie gesagt, ist eine Entwicklung, die in den USA ganz, ganz gefährlich ist. Und zwar, warum gefährlich? Ich habe Ihnen gezeigt, dass in den USA die Götterverehrung eine große Rolle spielt. Das heißt also, es gibt tatsächlich Gottesdienst. Den gibt es in der Artgemeinschaft ja nicht. Das Christentum hat ja den Gottesdienst, der steht also im Zentrum des Gottesdienstes. Früher war es ganz allgemein nur so, da gab es ja noch nicht mal eine Predigt, da gab es nur diesen Latein, als die katholische Kirche noch alleinherrschend war, da gab es nur einen lateinischen Sermon, die Leute saßen ab, da wurde ein Ritual durchgeführt und man sank auf die Knie und betete den Gott an. Das heißt also, es war einzig und allein Gottesverehrung, was dort getrieben wurde. Das hat sich inzwischen etwas gewandelt, es wird eine Predigt gemacht, mit der Predigt möchte man auf die Leute einwirken, das ist klar. Aber es ist also so, dass diese Entwicklung, die sie haben, dazu führt, dass man natürlich, wenn man den Gottesdienst als wichtig erachtet, zur Auffassung gelangt, dann ist es völlig egal, wie der Mensch ist, der den Gott verehrt. Für den Christen ist es völlig egal, wenn jemand sich zu Christus bekennt und sagt, ich schätze Christus, ich liebe Christus, Christus ist für mich Heiland und Erlöser, dann ist es ganz klar, dann kann er in eine christliche Kirche aufgenommen werden. Ist auch logisch, gehört auch dazu. Das muss auch so sein, denn wie gesagt, er bekennt sich zu Christus und deswegen, weil er sich zu Christus bekennt, ist es so, dass er auf jeden Fall dazugehört. Wie ist es nun mit einem Neger, der sagt, Odin ist der tollste Gott auf Welt? So, vom Prinzip her, wenn ich jetzt also den Gottesdienst als die wesentliche Sache ansehe, und das machen die Asatru in Amerika, ja, dann muss ich zum Ergebnis kommen, na, dann nehmen wir den in unser Keindritt auf. Ganz klar, wir verehren Odin, er verehrt Odin, warum sollen wir ihn nicht aufnehmen? Ja? Und das ist eben das Problem, vor dem wir stehen und das in Amerika eben bei einigen Asatru tatsächlich dazu geführt hat, dass die der Auffassung sind, bei diesem Jan Sachser Rassismus-Skill, dass die der Auffassung sind, dass man also tatsächlich offen sein sollte für alle, die also jetzt diesen Odin oder den Asenglauben machen wollen. Das heißt also, wenn ich jemanden habe, der also den Asenglauben predigt, dann ist es also so, dass wir mit diesem Asenglauben dann also auch andere Menschen hereinbekommen in unser Keindritt, weil das das Zentrale ist. Und da gibt es jetzt ich will das jetzt hier nicht im Einzelnen bringen, ich will nur die Abstufung bringen, dass es gibt 6 verschiedene Auffassungen im amerikanischen Heidentum. Die stärkste Auffassung, die in diese Richtung geht, ist eine, die sagt, wir sind völlig offen für Menschen aller Rassen. Jeder, der sich also zu unseren Grundsätzen bezieht, also zu den neuen Werten, der an unserem Ritual teilnehmen möchte, der aus dem Horn trinkt, ich sage das jetzt mal so, der die Götter verehrt, der ist bei uns willkommen, ganz gleichgültig, ob er Asiate ist oder Neger ist oder Jude ist oder was auch immer. So, Hauptsache er ist also, hat diese Vorstellung. Die zweite Auffassung, schon etwas gemäßigter, ist also vom Prinzip her sind wir zwar allgemein offen, aber wir sind doch der Meinung, dass die Menschen, die jetzt aus germanischem Ursprung stimmen, also die Angehörigen der germanischen Völker, ein bisschen besseren Kontakt zu den germanischen Göttern kriegen können als andere. Das ist so die zweite Auffassung, die wir haben. Aber jedes Individuum hat natürlich die freie Wahl der Religion, Religionsfreiheit, und deswegen muss man also offen sein. Und wenn jemand unbedingt kommen möchte, soll man ihm vielleicht sagen, also vielleicht kriegst du nicht so ganz den richtigen Kontakt zu Dona, aber du kannst es ja versuchen. Also mitmachen darf er jedenfalls, wenn er unbedingt will. So, der dritte Punkt ist, also die sind da noch ein bisschen stärker, die sagen also, eigentlich ist es so, dass nur die Germanen einen richtigen Kontakt zu den germanischen Göttern kriegen können. Aber es ist nicht unmöglich für Andersrassige, ihn zu bekommen. Das ist also so dann die dritte Geschichte. Da sagt Hopfner, wie soll denn das aussehen? Ne? Also wie soll denn nun ein Neger guten Kontakt zu Wotan kriegen? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in irgendeiner Sage also sich Odin oder Wotan einen Schützling gesucht hat, der also nun schwarz gewesen wäre. Also das gibt es in den Sagas nicht. Das sind so richtige knackige Wikingerhelden, denen er also dann Sieg verliehen hat nach den Sagas. Aber da ist also kein einziger Negerfürst dabei. Also vielleicht mag man mich korrigieren, dass einer also die Sagas besser gelesen hat. Aber mir ist nicht bekannt, dass da irgendeiner, der aus so einer runden Buschmannhütte kommt, dass der nun plötzlich von Odin mit seinem Speer belehnt wurde und mit irgendwie Sieg im Schlachtengrück. Also das ist etwas schon merkwürdig. So, vierte Gruppe ist nur die aus nordisch-germanischem Hintergrund, also aus den germanischen Völkern können also die germanischen Götter verehren. Aber es wird also klar gesagt, eine Rasse ist nicht besser als die andere Rasse, eine Rasse ist nicht mehr wert als eine andere Rasse. Wegen seiner Rassenzugehörigkeit ist einer nicht mehr wert als der andere. Und da sagt Hopfner eben, das, was ich auch eben gesagt habe, es ist eigentlich völlig falsch, den Begriff Wert zu stellen. Natürlich ist eine Rasse mehr wert als eine andere in dem jeweiligen Umfeld. Nicht absolut gesehen, sondern der Buschmann ist in der Kalahari mehr wert als ein Weißer, weil er einfach besser angepasst ist daran. Und der Beduine ist also mehr wert in der Sahara als ein Weißer oder als ein Polynesier. Das ist also auch ganz klar. Das heißt, man muss fragen, man kann durchaus die Wertfrage stellen und man muss die Wertfrage dann aber in Zusammenhang mit der Umwelt stellen. Was falsch ist, ist, das hoffen das Meinung, das ist auch meine Meinung, jetzt einen Wert für die gesamte Menschheit aufzustellen und zu sagen, eine Rasse, die steht über allen anderen Rassen. Das ist aus zwei Gründen falsch, ist nach meiner Meinung erstens sachlich nicht richtig, weil wie gesagt, wenn ich das Wasserspeichermögen der Hottentottenfrauen sehe, das ist unvergleichlich, ich habe das gestern ja schon gesagt. Aber das ist erstmal sachlich gesehen falsch, es ist aber auch psychologisch völlig verkehrt. Und zwar aus folgendem Grund, in dem Moment, wo ich eine Rasse als die große Herrenrasse darstelle, als das große Vorbild darstelle, habe ich natürlich die Begehrlichkeit aller anderen Rassen, eine Ehe mit einem solchen einzugehen. Das ist ja das Problem. Also mir hat also einer gesehen, ein südamerikanischer, also ein Seemann, der viel nach Südamerika fährt oder was, blond und blauäugig ist, der hat gesagt, also er kann sich da vor Frauen überhaupt nicht retten. Das ist also so, wenn der da an Land geht oder was, der bezahlt da nicht für irgendwelche Mädchen, sondern die Mädchen also bezahlen ihn auf gut Deutsch gesagt, weil sie nämlich Kinder von ihm haben wollen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn das Lasso geschwungen wird, wenn er natürlich da irgendjemanden heiraten würde. Das ist der Punkt, weil sie dann hoffen, dass ihre Kinder eine hellere Hautfarbe kriegen, als sie selbst haben. Und so sieht das aus. Das heißt also, es gibt einerseits die Lasso schwingenden schwarzen Frauen, die dann also unbedingt also nordische Männer heiraten wollen. Und es gibt umgekehrt natürlich auch die schwarzen Männer, die dann also unbedingt als Statussymbol eine hellhäutige Frau haben wollen. Das ist das große Problem, was eben also auch diese Rassenmischungspropaganda und diesen ganzen Rassenmischungsprozess sehr, sehr unterstützt. In unserer Nachbarschaft wohnt also eine Frau, die an sich recht gut aussieht, also so nordischer Typ ist oder so. Es stammt aus Barmbek, also eigentlich so einem richtigen Arbeiterviertel bei uns, was man auch am Akzent hört. Das ist eben so Hamburger Akzent und ihr Deutsch ist auch nicht so ganz das ganz Richtige und so, muss ja auch nicht alles sein. Aber die wohnt jetzt also im feudalen Blankenese. Warum? Weil sie also einen Teppichhändler geheiratet hat. Hat natürlich relativ wenig Kontakt mit diesen ganzen anderen Nachbarn oder so, weil sie dann nicht so richtig so von denen so anerkannt wird. Zu uns hat sie deswegen Kontakt, weil sie also so die Einzige war, die ihren Kindern nicht verboten hat, mit unseren Kindern zu spielen. Deswegen gab es da also so etwas Kontakt, also eine etwas paradoxe Situation. Aber möglicherweise hat sie auch gar nicht mitgekriegt, was also mit mir los ist oder so, mag also auch sein. Aber jedenfalls, ich sage jetzt mal, für die war es natürlich ein enormer sozialer Aufstieg. Die wohnt jetzt in einer prächtigen Villa oder so etwas, was sie sonst, wenn sie jemanden aus Barmbek geheiratet hätte, in ihrem ganzen Leben nicht hätte erreichen können. Das ist ganz klar, für sie ist es gut, aber für die Kinder, für ihre Gene ist es schlecht. Denn ich sage jetzt mal, in jedem Arbeiter steckt also ein Professor drin, in den Genen jedes Arbeiters. Nicht jede Arbeiterkinder können letztlich Professoren werden, das wäre ja Umweltgedanke. Aber wir haben ja Milliarden verschiedener Gene in uns drin und wir haben Milliarden verschiedene Möglichkeiten in uns drin. Und derjenige, der heute Professor ist, dessen Vater oder Großvater oder Urgroßvater war nicht immer mal Professor. Wenn ich mal in meine ganze Ahnenreihe reingucke, da sind Schneider drin und Fischer drin und alles mögliche, Landsknechte sind drin und Heerführer sind drin und weiß was ich, also Könige sind drin, alles reingemischt. So bis hin zu Karl dem Großen, weiß der Teufel was. Aber wie du Kind auch. So, also ich sag mal, das mischt sich alles zusammen. Und da ist es so, dass man, wenn man das so sieht, dieses breite Gengut, was da ist, dass man eben sieht, dass zwar die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß ist, wenn jetzt meinetwegen Arbeiter 10 Kinder hat, dass da einer Professor wird, aber es ist nicht unmöglich, es ist drin. Bei besonders günstiger Konstellation ist das drin und es ist gar nicht mal so selten. Und ich habe also auch Menschen kennengelernt, die aus ganz einfachen Verhältnissen waren, aber trotzdem sehr begabt waren, sehr leistungsfähig waren auf wissenschaftlichem, naturwissenschaftlichem Gebiet. Aber das muss man mal so sehen. Das heißt, vom Prinzip her ist das möglich. Nur bei ihren Nachkommen wird das nicht mehr möglich sein. Das ist eben der Punkt, weil in dem Moment, wo ich jetzt diese Genverwahrlosung habe, dieses Genchaos habe, ich damit wirklich meinen Kindern und Enkeln das abschneide. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, wo gerade die zweite Generation, also ihre Kinder werden noch ordentlich sein. Davon kann man also noch ausgehen. Aber ihr Enkel, da wird sie wenig Freude dran haben. Weil dann nämlich die F2-Generation da ist, wo sich alles aufspaltet. Und die F2-Generation, da wird ja auch nie mit gezüchtet. Cross and kill, das ist das amerikanische und englische Prinzip. Das heißt, die erste Mischung, die haben das Dominante von beiden Seiten. Und die wachsen zum Teil schneller und sind zum Teil auch stärker und durchsetzungsfähiger. Deswegen haben wir so Mischlinge, Negermischlinge der ersten Generation, die bilden manchmal so die Bandenführer auch und sind durchaus in der Lage, was zu machen. Wir haben in Hamburg das auch bei so einer rechten Bande, da war also auch so ein Negermischling drin, der also seine Mutter am liebsten umgebracht hätte, weil sie sich mit dem Neger eingelassen hat. Aber da konnte er ja noch nicht für. Aber jedenfalls, erste Generation ja, aber wenn wir die zweite Generation sehen, das geht auseinander und da haben wir sehr viel Schizophrene. Das bedeutet also, sie hat zwar jetzt einen sozialen Aufstieg geschafft durch diese Heirat und er selbst kann sich gegenüber seinen anderen Teppichhändlern damit schmücken, dass er also nun hier eine aus der Herrenrasse praktisch als Frau hat, aber sie hat das bezahlt damit, dass letztlich also ihre ganze Nachkommenschaft genetisch gesehen leider wohl wenig Zukunft haben wird. Und das ist eben das Bedauerliche, aber dass diese beiden Dinge, einerseits, dass die schwarzen Frauen es also hellhäutigen Männern sehr, sehr leicht machen, weil sie eben selbst hellhäutigere Kinder haben wollen, das ist das eine. Und das andere eben, dass die dunklen Männer eben gerne eine helle Frau haben möchten als Statussymbol, führt zu dieser enormen Beschleunigung der Vermischung. Und da muss man eine knallharte Linie haben und da kann man sich nur nicht hinstellen und kann sagen, dass man das also irgendwo akzeptiert. Meine Cousine hat also einen Libanesen geheiratet und ich habe noch versucht, sie davon abzubringen oder sowas. Inzwischen hat sie zwei Kinder, die sind natürlich leben auch schon wieder auseinander. Der hat irgendwelche Autos verschoben dann auch und jetzt lebt er in Spanien, weiß ja toll, wie das immer so kommt. Ich habe das vorher gesagt, das wird sowieso nicht gut, das glaubt aber niemand, das ist immer klar. 90% der Ehen gehen schief, aber gerade die, wir gehören zu den 10%, wo es gut geht. Also das nützt also gar nichts. Es geht dann eben nur so, wie man das bei den Juden auch gemacht hat und so mache ich das eben auch. Das heißt also, wenn in einer jüdischen Familie jemand außerhalb des Judentums geheiratet hat, dann wurde das Totenlicht angezündet, dann wurde das Licht auf den Kopf gestellt und ausgelöscht und dann war der tot, dann durfte über den nicht mehr gesprochen werden, dann durfte kein Kontakt mehr mit denen gemacht werden. Und ich habe sie ist bei mir auf der Straße gegenübergegangen, habe früher einen Kontakt gehabt, ich habe mit ihr kein Wort mehr gesprochen, sie ist tot für mich. Ja? Und die Familie hebt auch keinen Kontakt mehr. Es geht dann also nur so, dass man solche Leute dann auch wirklich total ausgrenzt, um ihnen zu zeigen und damit also auch beispielhaft zu zeigen, vielleicht in ihrem Bekanntenkreis auch zu zeigen, dass sowas eben nicht akzeptiert wird. Und wenn man sagt, naja gut, wir müssen da nun mal halt leben und das ist nun mal so passiert oder so etwas, das geht nicht. Man muss dann da also auch konsequent sein in solchen Dingen und muss das dann also durchführen. Das heißt also, da mache ich die totale Grenze. Man kann durchaus Kontakte haben mit Menschen, die rassebewusst in anderen Rassen leben. Aber in dem Moment, wo jetzt das aufgegeben wird, wo wir also hier diese Mischehen haben, da würde ich immer den freundschaftlichen Kontakt ablehnen. Das ist nach meiner Meinung also wirklich ein absolutes Unding. Gut, aber das jetzt zu dieser Rassismus-Skala. Punkt 5 ist, diejenigen von germanischem Hintergrund, also wir kommen immer mehr in so eine etwas radikale Richtung herein, diejenigen von germanischem Hintergrund sollten sich von allen anderen Rassen absondern. Das spielt in Amerika eine große Rolle, wo es Bestrebungen geht, den amerikanischen Kontinent aufzugliedern und so verschiedene Regionen zu bilden, wo man sagt, also da sollen die Weißen leben und die Schwarzen meinetwegen da in den Südstaaten in bestimmten Bereichen und Juden in New York und so weiter. Also so, dass man da also so verschiedene Aufgliederungen hat. Praktisch wird das wohl kaum durchführbar sein, aber warum nicht? Also der Mensch ist ein Lebewesen, was durchaus handeln und gestalten kann. Und warum soll man nicht versuchen, das so ein bisschen zu entwirren, dieses Rassenchaos, was wir in den USA haben? Also da gibt es so eine Richtung, die sagen, wir wollen das gesondert haben. Die machen auch Siedlungsprojekte in verschiedenen Staaten in den USA, meist so an der Grenze zu Kanada hin, weil da eigentlich noch eine ziemlich reine weiße Bevölkerung ist, also von germanischem Ursprung, da sind wenig Italiener und Juden und Puerto Ricaner, Spanier und so etwas und Neger auch so gut wie gar nicht, weil es zu kalt ist. Das ist Minnesota beispielsweise, sind sehr viele Skandinavier eingewandert und interessant war, dass meine Tante, die sehr christlich ist und also zum Teil 3 Monate da, also auch irgendeinen nigerianischen Studenten von der Gemeinde gemacht hat und da viel Gemeindearbeit macht. Und ihre Tochter hat dann also einen Flugzeugbauer geheiratet und die sind dann nach Minnesota gezogen. Und dann sagte sie, Margie fühlt sich sehr wohl in Minnesota unter den vielen Menschen von skandinavischer Abkunft. Das war sehr schön genannt. Also jemand, der eigentlich von der ganzen Voraussetzung her überhaupt nicht mit dem Rassengedanken in Kontakt gekommen ist, der fühlt das. Das, was Hopfner eben auch sagt, der fühlt das. Er fühlt sich einfach wohl in dem Kreis, weil alle Nachbarn, die da sind, die haben irgendwo dieselbe Wellenlänge. Da trifft man sich also schon auf Anhieb, versteht man sich mit denen. Das ist eben ganz anders als da, wo Pennsylvania, wo sie waren. Da leben zwar auch viele Deutsche, aber an der Ecke, wo sie waren, da war das also schon, da ging das Negerviertel schon zwei Straßen weiter. Das ist natürlich was ganz anderes. Und in der Schule, die Schule war natürlich auch ganz anders zusammengesetzt, wo sie zur Schule gegangen ist. Und dann kam sie nach Minnesota, wo es also im Winter liegt, der Schnee 3 Meter hoch. Gefällt den Skandinaviern natürlich, deswegen sind sie da auch hingegangen. Und wo eben viele Deutsche sind, viele Skandinavier, ein paar Angelsachsen auch. Aber insgesamt gesehen natürlich so Neger, Spanier und so, das hält sich da alles nicht. Die finden das viel zu kalt. Und da hat sich also außerordentlich wohl gefühlt in der Zeit, wo sie da gelebt hat. Und das ist wiederum so ein Beispiel dafür, dass Menschen, die eigentlich von dem Verstand gar nicht daran kommen, die hat also von Rassenkunde in ihrem Haushalt und in ihrer Familie nie was gehört, dass die also ganz automatisch, wenn sie dann in die richtige Umgebung kommen, dann auch richtig reagieren. Gut, und der 6. Punkt in dieser Rassismus-Skala ist also, wir sind der Meinung, wir sollten also letztlich allein unsere Interessen, unsere Rasseninteressen vertreten und alle anderen kriegen notfalls eine vor Schapp. So, das ist also, das ist die Auffassung, die also unter Punkt 6 ist. Und Meining äußert sich also, ist eher so bei den ersten zweien, die ich hier gemacht habe. Und die Christen sind es eher also bei den letzten, bei 5 und 6 einzugliedern dieser ganzen Geschichte. Dazwischen bewegt sich also diese ganze ASATRU-Bewegung in Amerika. Mit diesem kleinen Überblick möchte ich zum Ende kommen. Es ist so, dass wir in Amerika zwar eine recht geringe Tradition haben. Ich sage mal, die Amerikaner sind zeitlich gesehen. Die Amerikaner sind immer etliche Jahrzehnte zurück, was die geistigen Bewegungen angeht. Also in der politischen Bewegung wird viel vom arischen Christus geredet, also das, was Rosenberg in den 30er Jahren gemacht hat, 20er Jahre auch mit Dinter und Geistchristentum und dies und das. Also Christentum muss vom Judentum geschieden werden und das Jüdische muss da ausgeschieden werden. Das spielt bei uns in der heutigen politischen rechten Bewegung in Deutschland überhaupt keine Rolle mehr. In den USA ist das auch, spielt es eine große Rolle. Ich habe also auch amerikanische Nationalisten kennengelernt, die gleichzeitig überzeugte Christen waren und als Christen so diese These, die Juden haben Christus ans Kreuz geschlagen, wilde Antisemiten waren. Das gibt es also in Deutschland nicht. Das ist aber bei uns durchaus vergleichbar mit der Situation vor 60, 70 Jahren. Wir haben eben auch schon um die Jahrhundertwende mit heidnischen Gruppen hier in Deutschland angefangen, haben eine viel längere Tradition, sind viel ausgereifter, während das in Amerika viel unausgegorener ist. Die experimentieren viel mehr, das ist man gerade 25, 30 Jahre alt, was die da machen. Und da liegen sie in vielen Dingen also noch um manches zurück. Die Zeitschrift Fortru hat ja auch gesagt, unsere nordische Zeitung sei die beste heidnische Zeitung, die sie auf der Welt kennen. Und das kann ich jedenfalls aus meiner Sicht bestätigen. Ich kenne also auch eine ganze Reihe von Zeitungen und Zeitschriften. Sie ist von der Qualität her tatsächlich mit Abstand die beste. Das liegt aber auch an der Tradition, das sage ich jetzt mal einfach. Wir bauen eben auf 60, 70, 80, 90 Jahren auf. Und das ist eine Sache, die natürlich was ganz anderes ist, als wenn ich gerade 10, 20 Jahre Tradition habe. Das muss man mal sehen. Das haben viele vor uns sich Gedanken gemacht. Und wir haben uns dann mit deren Gedanken auseinandergesetzt. Und das führt dann dazu, dass wir heute die Art Gemeinschaft so haben, wie wir sie haben. Das ist also nicht die Leistung eines einzelnen Menschen oder einzelner Persönlichkeiten, wie wir sie jetzt in den USA haben, sondern einer großen Zahl von Menschen und Persönlichkeiten. Und das ist eben wichtig. Und das zeigt eben unsere Stärke und unsere Überlegenheit. Aber wenn das auch ziemlich unausgegoren ist noch, was in den USA passiert, ist es doch so, dass diese heidnische Bewegung da am Wachsen ist, obwohl es natürlich so eine große, breite christliche Bewegung, Fundamentalisten und sowas, Kreationismus, ihr wisst das alles aus der Nordischen Zeitung, in Amerika gibt. Da bei uns aber in Deutschland viele Menschen dann immer über einen großen Teich gucken und sehen, was kommt aus Amerika. Siehe die 68er-Bewegung, ist in Berkeley entstanden und dann übergeschwappt auf Deutschland. Die ganze Esoterik-Sache ist in den USA entstanden, übergeschwappt auf Deutschland. Mit vielen anderen Dingen, Musikrichtungen und, kann man das alles nachweisen. Nach dem verlorenen Krieg hat sich eben in Deutschland sehr viel nach Amerika ausgerichtet. Ist zu hoffen, dass also die Verstärkung und das Wachsen des amerikanischen Heidentums dazu führt, dass auch hier bei uns sich zunehmend größere Kreise bereit finden, sich zum Heidentum zu bekennen. Insbesondere im Westen Deutschland. In Mitteldeutschland ist das ja nicht das Problem. Da hat es erfreulicherweise, man soll auch mal positive Dinge sagen über die DDR. Aber positiv war ja, dass also das Christentum hier, ich sage nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde, aber jedenfalls so gründlich angegangen wurde, dass noch heute 85% hier der Jugendlichen zur Jugendweihe gehen und nur 15% oder in 5% nur, die anderen gar nicht, 5% nur zur Konfirmation oder Kommunion. Das ist also eine höchst erfreuliche Entwicklung. Das heißt also, da ist es der DDR gelungen, wirklich stilbildend zu wirken und diesen christlichen Aberglauben gründlich hier den Chaos zu machen. Und das ist eine sehr erfreuliche Geschichte. Deswegen haben wir natürlich in Deutschland, gerade in Mitteldeutschland, hervorragende Voraussetzungen dazu, hier unsere Überzeugung von Religion zu verbreiten. Und ich hoffe also, dass im Zusammenwirken vielleicht mit Kontakten zu ausländischen Heiden, aber dann auch aus eigener Kraft, es uns gelingen wird, das Heidentum in Deutschland kräftig voranzubringen. Vielen Dank.